euch, ich hau es her. Die Welt geht unter, lass davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Leute, hört her, ich hab einen Plan, ich hau kurz auf die Kacke und schrei tschüss bis dann. Leute, schau es her. Die Welt geht unter, doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Jeder denkt an sich, wenn er den anderen auf dem Boden sieht. Er könnte ihm jetzt hochhelfen, damit er vielleicht eine Spende kriegt. Doch er schlägt und dreht auf ihn richtig drauf, klaut sein Geld und nun hat er alles. Deutschland verblödet durch Hartz, viel TV, Verdachtsfälle. We are family, DSDS und so eine Modenschau. Irgend so ein Scheiß, denn wirklich keiner braucht. Doch jeder schaut es an, Alter, wie seid ihr drauf? Immer dieser Hype um Krankheiten, die es schon ewig gibt. Schweine, Grippe und Kobalt will die Pest wieder hergeschickt. Und warum, damit er Geld macht durch Placebo, Medikamente? Keine Ahnung, kann ja sein, alles wird verrückt wie die Rente. Leute, hört her, ich hab einen Plan, ich hau kurz auf die Kacke und schrei tschüss an. Leute, schaut her, die Welt geht unter, doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe, ich bin Hunger. Leute, hört her, ich hab einen Plan, ich hau kurz auf die Kacke und schrei tschüss an. Leute, schaut her, die Welt geht unter, doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Alle Jahre wieder, ich kann es nicht mehr wahrnehmen. Immer wieder kaufen, kaufen dies und das, irgendwelche Marken. Ich fang langsam an, Weihnachten zu hassen. Oh mein Gott, bin ich verrückt, ihr könnt es nicht fassen. Doch wenn ich jedes Jahr diesen verfickten Kommerzscheiß sehe, kommt mir das Kotzen, dass ich lieber am Weihnachtsmarkt vorbeigehe. Feiert ruhig und kauft euren Scheiß, den ihr keiner braucht. Schon vergessen ist nur eine Geburtstagsfeier und kein Coca-Cola braucht. Ist nur eine Geburtstagsfeier. Kein Coca-Cola braucht, hey. Ist nur eine Geburtstagsfeier, kein Coca-Cola braucht, hey. Ist nur eine Geburtstagsfeier, kein Coca-Cola braucht, Mann, es hey. Ist nur eine Geburtstagsfeier, kein Coca-Cola braucht. Leute, hört her, ich hab ein Plan, ich schau kurz auf die Kacke und schrei tschüss dann. Leute, schaut her, die Welt geht um, nach davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Leute, hört her, her. Leute, schaut her, her. Leute, hört doch mal her.